Zum Tag des leuchtenden Sterns besuchte das Korps der Militärattachés in der TVJK am 14. Februar das Staatsmuseum für Geschenke. Zuvor besichtigten sie die Pyongyang-Seidenspinnerei Kim Jong-suk.